vielleicht seine eigene Welt, der Erbe. Sein Feld ist schon bestellt, er wartet geduldig, bis sein Saatgut darauf fällt. Die Mädchen um ihn sehen viel besser aus als Barbie-Puppe, doch auch sie kann man kaufen, grad wie Zeug im Pornoschuppen. Er geht mit ihnen in den Club, am Türsteher vorbei, dann wird er sich verwöhnen lassen bis morgens um drei. Der Erbe, was kauft er mit dem schon bestellt, er wartet geduldig, bis sein Saatgut darauf fällt. Wenn du ihn siehst, fühlst du dann Hass, oder ist es doch nur Neid? Wenn ihn mal irgendwer erschießt, wirst du dich freuen, oder tut er dir dann leid? Ist die Bühne und die Welt ist sein Theater. Du bist für ihn nur ein Statist, den man nicht mal bezahlt. Ein alter Sack in all die Kleidern, eine Augenqual. Der Erbe, was kauft er mit dem vielen Geld? Der Erbe, vielleicht seine ist schon bestellt, er wartet geduldig, bis sein Saal